Yeah, I represent the Borderland, ich gehöre dorthin. Was man den Norden nennt, ich habe ein Talent, weil mich hier jeder kennt. Das hier ist meine Heimat, das hier ist meine Welt. Und wenn der Ort hier brennt, bin ich ein Wüterend. Gegen den Strom man kämpft und sich dagegen stemmt. Rapper nicht fürs Geld, auch wenn ich damit Zeit verschwende. Mein Grenzland ist what I represent. Das ist für alle meine Bros, alle meine Homies. Das ist für wahre Feinde, Gedanken, die vertone ich. Was ich fühle, passt nicht auf ein Blatt Papier. Tausende stehen hinter mir, auch wenn ich mal den Takt verliere. So ist das Leben hier, Grenzland, ich lebe hier. Das ist kein Ghetto und kein Block, aber mein Revier. Mit vielen Fehlern ist mein Grenzland einfach makellos. Hier sind meine Leute, meine Homies, meine Bros. Mein Leben ist in deinem Herzen eingraviert. Komm doch her, stell dich zu uns, denk nicht so klein kariert. An alle fremden Menschen, ihr könnt hereinmarschieren. Wir sind offen für alles, das ist unsere Heimat hier. Mein Leben ist in deinem Herzen eingraviert. Komm doch her, stell dich zu uns, denk nicht so klein kariert. An alle fremden Menschen, ihr könnt hereinmarschieren. Wir sind offen für alles, das ist unsere Heimat hier. Und ich möchte dich fragen, woher du bist. Gib mir ne Idee, ich setz sie um, das tu ich. Ich möchte deine Energie spüren, möchte dich verführen in die Welt der Musik. Ich öffne dir die Tür, was ich repräsentiere, sind die Rapper dieser Welt, die den Skill haben, denen das Rhyming gefällt. Die Musik aus Freude machen und nicht wegen Magnete. Und ihr werdet mich erst los, wenn ich aus der Szene trete. And I represent all the rappers in the world, rappers with skills, making big real words. Wenn ich rappe, bin ich vollkommen in meinem Element. Ich rappe vielleicht Schrott, aber besser als du denkst. The Kings with the Crown, schon als King of the Clans. Ich lebe jetzt schon mein Traum, bereit jetzt in unseren Traum. So wie Hip-Hop bekannt, so bombt Rap, verdammt die ganze Szene von Idioten überrannt, yeah. Mein Leben ist in deinem Herzen eingraviert. Komm doch her, stell dich zu uns, denk nicht so klein kariert. An alle fremden Menschen, ihr könnt hereinmarschieren. Wir sind offen für alles, das ist unsere Heimat hier. Mein Leben ist in deinem Herzen eingraviert. Komm doch her, stell dich zu uns, denk nicht so klein kariert. An alle fremden Menschen, ihr könnt hereinmarschieren. Wir sind offen für alles, das ist unsere Heimat hier. Das hier geht raus an den Norden, meine Heimat. Ich weiß, dort zu leben ist für euch nicht einfach. Ich sage nicht, dass ich in einem Ghetto wohne, das wäre übertrieben. Doch unsere Stadtmauer ist von damals übrig geblieben. Das wollte ich dir nur sagen. Ey, Brother, ich wollte dich nur fragen. Liebst du dieses Leben auch so wie ich? Mit irgendeinem anderen Menschen tausche ich nicht. Hip-Hop ist mein Leben, gib mir Stift und Papier. Du weißt, dass ich mich für meine Texte kein bisschen genier. Rot-Weiß-Rot, mein Logo, Independent Northside. Ich und meine Brothers gehen nicht weg, von dort rhyme. Das hier ist unser Revier, das Grenzland. Wir stehen auf dem kalten Norden, das erkennt man. Ich sag nicht Brunn an der Weel, sag nicht Rosendorf. Komm in meine Heimat und frag, was los im Ort. Mein Leben ist in deinem Herzen eingraviert. Komm doch her, stell dich zu uns, denk nicht so klein kariert. An alle fremden Menschen, ihr könnt hereinmarschieren. Wir sind offen für alles, das ist unsere Heimat hier. Mein Leben ist in deinem Herzen eingraviert. Komm doch her, stell dich zu uns, denk nicht so klein kariert. An alle fremden Menschen, ihr könnt hereinmarschieren. Wir sind offen für alles, das ist unsere Heimat hier.